ist wunderschön und einzigartig. Tattoos auf ihrer Haut, ganz natürlich. Wenn ich sie auf ihrem Motorrad sehe, meine Welt auf, ohne ein Wort zu sagen. Still bewahre, sie weiß nicht, dass ich für sie zerbreche. Ich bin sprachlos, wenn ich sie vorbeifahren sehe, sie dort und ich ohne ein Wort. Sie weiß nicht einmal, dass ich existiere. Ich bin ein Geist in ihrem Frühling. Auf ihrem Motorrad fährt sie weg, ohne hinzusehen. Mein Herz beginnt zu stoppen. Ich folge ihr mit den Augen. Ihr Körper bleibt in meinem Gedächtnis, aber ich bin nur ein Schatten in ihrem Leben. Sie strahlt und ich bin in der Dunkelheit. Ich wünschte, ich könnte sie zum Lachen bringen, aber die Stille lässt mich nicht leben. Ich wünschte, ich könnte ihr zurufen, dass ich hier bin. Ich möchte mit ihr Liebe machen, aber meine Stimme geht verloren. Sie weiß nicht einmal, dass ich existiere. Ich bin ein Geist in ihrem Frühling. Auf ihrem Motorrad fährt sie weg, ohne hinzusehen. Mein Herz beginnt zu stoppen. Ich folge ihr mit den Augen ohne Rast. Ihr Körper bleibt in meinem Gedächtnis. Aber ich bin nur ein Schatten in ihrem Leben. Sie strahlt und ich bin in der Dunkelheit. Ich wünschte, ich könnte sie zum Lachen bringen. Aber die Stille lässt mich nicht leben. Aber ich bin nur ein Schatten in ihrem Leben. Sie strahlt und ich bin in der Dunkelheit. Ich bin in der Dunkelheit. Ich wünschte, ich könnte sie zum Lachen bringen, aber die Stille lässt mich nicht leben. Aber ich bin nur ein Schatten in ihrem Leben. Ich möchte mit ihr Liebe machen, aber meine Stimme geht verloren.